Ich schlage die Leute, aber nicht die Beine. Ich sage uns übereinander. Ich trete, wenn überhaupt trete ich. Das ist gleich der Lockout. Du kennst ja jetzt die. Ist schon besser, du hast noch die Schonhaltung. Was habe ich Schonhaltung? Du hast nur Angst, hast noch. Ich bin ein Schonhase. Hast Angst, dass es wieder kommt? Ich bin gar nicht weg. Nee, bleib ganz locker, dann geht's weg. Die Moneymaker. Kommt mal wer. Noch wer. Stoß. Ja, ich sehe, es ist Zeit. Für die dritte Runde. Ja, wir könnten auch noch. Ihr müsst jetzt nicht reinkommen. Jetzt komme ich extra. Die können wir aufmachen. Die sind voller da. Was? Ich will die sehen. Ich will die Entfaltung sehen. Die Falten willst du sehen? Die Entfaltung. Ihr werdet hier gebügelt. Das ist doch ironisch hier, das ist ironisiert. Iron Man. Mein Osteopath in Mallorca war ein Iron Man. Der hat einen Griff. So, irgendwelche Fragen, also grüß Gott erstmal, die ich noch nicht gesehen habe. Dem Neuen schlägt es frisch ins Gesicht. Dem was? Sag so freundlich heute. Ich? Das ist Täuschung. Ich weiß. So macht man die Falle auf. Friendly Fire. So, wer möchte bedient werden? Zum Servus, zu Diensten. Sehr wüst. Quatsche. Warum nennt man sie Waschweiber? Wir haben da noch was zu klären, ne? Sie hat das zu klären. Klärchen. Kläranlage. Gut. Hast du eine Anlage? Kläranlage, sag ich. Eine Queranlage? Ja, eine Kläranlage. Sobald man den, das hört nicht auf. Ein bisschen Raum geben schon. Du hast gesagt, Raum geben muss. Ja, muss bereit sein. Der sagt aber nichts. Das hat er aber nicht gesagt. Ich muss extra das sagen. Ein Raum der Stille. Hat er nicht gesagt. Das ist, da hat der Raum so an sich. Am Baum über Tor haben wir noch. Erfülle dein weibliches Prinzip. Sei ein stiller Raum. Ist gut. Kalender. Was? Das Weib schweigt in der Kirche, oder? Komm mal her. Du, das Einzige, mit dem reden kannst, ist der Kochtopf. Ja, ein langes Video. Er schlägt zurück. So, jetzt andere Themen mal. Wein, Weib und Gesang hier. Wir haben beim Italiener schon wieder viel Wein getrunken. Schon geht's los. Ja, ich wundere mich nur, dass es noch so voll ist am zweiten Tag, sonst verkraust du da immer so dran. Er kommt doch nicht mehr jetzt. Wir haben Angst, dass ich das letzte Mal verkraut sind. Die Qual vor dem Verlust ist das jetzt. Ja, auch nicht. Reden wir nicht davon. Wollen alle Abschied nehmen. Aber du hast noch die Kali, die soll ich dir da lassen. Was habe ich? Die Kali. Was habe ich mit der Kali zu tun? Frauenbande. Geh nach Kalifornien, da hast du einen. Fornier. Ja gut, hat einer noch eine Frage von vorhin? Was war was vorhin? Vorhin war vorhin. Jetzt bist du jetzt hin. Guck mal, die zwei Lampen müssen noch... Nein! Warte mal. Die bleiben an jetzt. Ist denn die jetzt an? Die bleiben nee, an. Nee. Worum ging es denn vorhin? Die strahle auf dich. Es ging mal wieder um nichts. So macht sie den dann anders. Wird aber auch heiß. Oh, unterwegs zu sagen. Okay. Ja, ich bin hier. Das ist total unmachbar. Die Schalter sitzen hier. Jetzt funktioniert es bei deinem Leuchtturm. Die Strahlkraft. Das ist das weibliche Prinzip. Die wollen dir immer. Oh. Nicht meckern! Das war jetzt schön. Warten! Guck mal da hinten. Jetzt? Jetzt probier's nochmal. So ist gut. Ist gut so? Ja. Nächstes Mal. Cool, das ist ein Runterbeleuchtete müssen. Schön. Ja, mach mal. Vorsicht. Was? Das ist gefährlich. Darfst du dir am Hals binden? So geht's. Dass du das mitnimmst. Ja, Respekt ist was anderes, wa? Ja. Mit mir kann man es ja machen. Ich mach's nicht nur mit dir so. Ich mach's auch mit anderen so. Du bist nichts Besonderes in meiner Sammlung. Ja. Ja. Dann schauen wir doch lieber Emanuel. Ne? Ah. So, ja, irgend noch eine Frage? Ja. Haben wir irgendwie eine Chance, oder wie diese Geschichte, dass wir immer auf Ursache und Wirkung reinfinden? Nee. Wenn du nicht mehr reinfällst, wäre es ja auch wieder eine Wirkung. Und das hat eine Ursache. Ja, was ist jetzt? Woher? Ist immer US. Die USA hat immer Schuld. Ursache, Wirkung, ne, Ursache. Ursula. Kommt das wirklich nachher oder ist es gleichzeitig? Ich weiß nicht, was zuerst kommt. Ist die Wirkung... Verursacht es die Sache oder die Sache die Wirkung? Keiner hat eine Ahnung. Was ist er da? Eier oder das Huhn? Was bedingt was? Musst du jetzt das so tun, damit verlangt die Zukunft, dass du jetzt so bist, wie du bist? Oder ist die Zukunft so, weil du jetzt bist, wie du bist? Keiner weiß es. Und wer will es wissen? Ich. Und wer muss es wissen? Ich. Also für mich, ich fühle mich ganz wohl, wenn die Zukunft verlangt, dass ich jetzt so ein Arschloch bin, wie ich bin. Das fand ich immer gut. Gut gesagt, ne? Ja. Ich meine, dann kann man sich entspannt Arschloch sein. Das ist so eine Yoga-Übung eigentlich. So. Das entspannte Arschloch. Doch, das ist die wichtigste Übung. Entspanne dein Arschloch, weil sobald du verkniffen bist, Das heißt, die Verstopfung, dann geht es von unten nach oben. Das ist ja die Ursache, dann unten ist verstopft und dann bleibt die Scheiße auch da oben drin. Bei denen ist immer, lass es gehen. Also, lass es raus, Junge. Das Verklemmte ist nicht. Es ist echt beim Yoga, beim Hatha-Yoga machen sie das. Dann müssen die ganzen Westler kommen, die müssen erstmal lernen, dass sie das offen lassen. Weil im Westen ist ja verpönt, dass man einen gehen lässt. Gehen lassen, gehen lassen, gehen lassen. Man lässt einen gehen. Das ist, man hört sich an wie eine Fanfare. So eine Fanfare. Oh. In Indien haben sie da nie Probleme mit. Die lassen einfach das Pollern um mich rum. Leider? Wir sind entspannt. Was? Man sitzt doch mal draußen, da ist nichts eingeschlossen. Natürlich hier, wenn man im zuen Raum ist im Winter und jeder lässt es gehen. Ne? In dieser Gata hat sogar das ein Beispiel, wenn du unter einer Decke bist mit dir alleine und es entgeht dir einer, es ist Parfum. Bloß wenn es einen anderen gibt neben dir und der, dann ist es die Hölle. Das ist das. Nee, das ist. Das hat er als Hinweis gemacht, wo wenn andere da sind, ist die Hölle. Egal, ob sie nicht. Allein die Möglichkeit, die einen gehen lassen, ist schon die Hölle. Oder einen gehen lassen. Oder sie gehen. Frag mich lieber noch ein bisschen was anderes. Sonst sind wir hier in Bereichen vorgedrungen. Ja, was gelernt. Ja, das war so ungefähr. Nee, aber ich komme da ganz gut mit klar, wenn ich sehe, dass die Zukunft verlangt, dass es jetzt so ist, wie es ist, passt mir eigentlich ganz gut. Ist nicht so schlecht. Ob das jetzt die Vergangenheit, die Zukunft bedingt oder Zukunft, ist vollkommen wurscht. Es ist eh, wie es war, ist und sein wird. Fertig. Und wer wen jetzt? Gott. Macht's was? Ob du die Wirkung bist oder die Ursache, es wirkt immer. Ja. Es ist schlimm, wenn du schuld bist, und es ist manchmal noch schlimmer, wenn du nicht schuld bist. Du möchtest ja schuld sein. Ja, dann hast du ja was, dann bist du was. Zumindest bist du schuld. Schlimmste ist, ich gib's gar nicht. Das wäre nicht so lustig. Du bist doch lieber schuld, ne? Okay. Noch was vom karmischen Prinzip? Ja, man hört hier alles. Überhaupt die Flaschen. Ja, gibt's da was? Hier in der Gegend. Hat keiner eine Frage mitgebracht? Geizkragen. Handgepäck. Handreichung. Ja, hier, links. Nix im Linken. Gibt's ein Thema heute? Wie immer. Gibt war Thema, was. Aber ist auch wurscht, ne? Nee, es gibt ein Thema, das heißt immer war was. Okay. Wie immer. War was. Ist was? Zu mir sagen Sie immer, jetzt ist was. Jetzt ist doch mal was. Weil du bist jetzt siehst du jetzt, ist was. Junge, ist was. Ich habe jetzt nur noch Mütter um mich rum. Meine ist vor 12 Jahren gestorben, aber jetzt habe ich 100 dafür wiedergekriegt. Die mir ständig sagen, was ich soll. Junge, ist was. Mother Return. Ja, the Mother Return. Hanna kommt wieder. Hanna zeigt sich jetzt in vielen Masken. Und Anna auch. Und Hermine. Die drei beiden Omas und die Mutter und Gott. Oh Gott. Und hier, sie hier. Christa ist Ebenbild von Hermine. Ist was? Ja. Echt? Echt. Ich habe, deshalb habe ich hier kein Foto, weil ich Christa immer dabei habe. Ist ja voll, ist ja süß. Gleiche Größe, gleiche Figur. Ehrlich? Ja. Sie rutscht nur nicht auf den Treppen runter. Nein, noch nicht. Die hat das ganze Haus immer morgens wach gemacht um 5 mit dem Hintern auf der Holztreppe. Bam, bam, bam, bam, bam. Weil sie mit dem Pushen immer ausgerutscht ist. Und die hatte gute Puffer. Aber das Haus hat gebebt. Die Treppe war immer sauber. Man gewöhnt sich aber dran. Man denkt gar nicht, ist was passiert. Beim ersten Mal stürzt man noch hin. War was? Dann sitzt er, nö. Dann will ich auch eine Kuh kalben nebenbei, dann bist du schon voll im Geschäft. Wenn du schon mal da bist, holst du einen Kalb raus, Oma sitzt auf der Treppe. Wenn ihr keine Fragen habt, ich mache jetzt eine Familienaufstellung. Wollte ich schon immer mal machen. Ja. Die letzten zwei Fragen gestellt. Oder? Die was? Haben die schon so viele Fragen gestellt? Oder? Ja, ich habe so viele Antworten gegeben. Fragen haben die ja nicht mehr. Die sind ja alle schon nah dran hier. Es kommen immer nur noch Leute, die nah dran sind. Ich brauche noch den kleinen Anschubser. Aber was genau wissen Sie nicht? Aber die sind nah dran. Das ist so eine Hintergrundsahnung, die steckt immer da. Da ist doch was. Also. Da war noch. Leichen begraben. Ja, Hellinger macht immer und dann kommen irgendwann die Leichen zum Vorschein. Ja. Bei mir sind sie schon von vornherein da. Ja. Aber wir sind alle nah dran. Ich bin viel zu faul, um die zu begraben. Leichen geben gern an, dass sie lebendig werden. Und sind nah dran. Ja, so ist es. Stuttgart, hast du nicht noch was? Ich war heute auch nah dran. Ich war. Du warst nah dran, eine Frage zu stellen. Ja, nochmal was aus was auch immer. Ich nehme ja im Moment alles. Ich bin ja nicht mehr so wählerisch. Ja. Wenn du sagst, nah dran an, also wir seien nah dran, an was? Ja, das wollen Sie ja von mir wissen. Aber Sie sind nah dran. Aber wenn es Ihnen nicht gefällt, was ich Ihnen sage, dann bin ich wieder nicht so gut. Aber Sie sind nah dran. Sie haben ja doch schon eine Vorstellung, eine gewisse Vorstellung, wie das wäre. Und wenn ich Ihnen diesen Zahn ziehe, dann bin ich natürlich wieder nicht so. Dann geht man wieder enttäuscht nach Hause. Na, beim nächsten Mal vielleicht. Nee. Ich muss immer alle enttäuschen. gab keinen vor dir, die waren alle nah dran, aber es hat keiner geschafft. Und es sind jetzt viele nah dran, aber auch von denen wird es keiner schaffen. Nah dran ist halt nur nah dran. Wenn man sagt, dass drumherum ist, genauso viel wie drin. Aber innen drin ist auch drumherum. Drumherum ist genauso viel wie drin. Aber innen drin ist halt genauso gut wie drumherum. Trink doch ein bisschen rum. Rumpelstürchen. Ja, noch. Ja, huste mir ein. Ich auch. Noch was hier. Auf der Bank? Ne? Auf dem Tisch? Auch nicht. Oben auf dem Schrank. Auf dem Kronleuchter, der nicht da ist. Ja. Man die meiste Zeit wurde von Ramana und sowas gekriegt. Die sind ja schon gestorben. Aber es gibt ja nur welche wie den Hasen und Chef Foster und sowas. Reden die von demselben Spirit? Von was? Ob die von demselben reden, die fragst du doch. Wieso, warum soll ich das entscheiden? Ich weiß ja auch nicht, wovon ich rede. Wie soll ich dann sagen, ob die da genauso nicht wissen, wovon sie reden? Ich glaube, du müsstest die selber fragen. Also wenn du mich fragst, ich weiß gar nicht, worum es geht. Keine Ahnung. Ich tue immer so. Du tust so, als wenn du es nicht wüsstest und ich tue so, als wenn ich es wüsste. Treffen sich zwei. Immer wieder gut, gern genommen. Dann liegen sie da hinten rum und lachen. Na, nah dran am. Ja, so ist es. Treffen sich zwei. Schon ein Witz. Der nächste ist, treffen sich zwei Jäger, beide tot. Aber es ist auch ohne Jäger, beide tot. Alles Jägermeister. Die Steigerung dessen ist, treffen sich zwei Erleuchtete. Es gibt den Witz dann, zwei Freunde, beide erleuchtet, der eine will den anderen besuchen, habe ich schon oft erzählt. Und der geht dahin und klopft und klingelt und keiner kommt. Und der sagt, der ist immer zu Hause, der muss zu Hause sein, der geht nie weg. Klingelt, klopft, dann auf einmal räupert es von oben und macht die Tür auf. Du weißt, es ist keiner da. Sagt der andere, man gut, dass ich nicht gekommen bin. Erleuchtete Freunde. Wie geht das? Und dann mich fragen, ob ein Tony Parson Krankheit ist oder so. Parkinson's oder Om C. Parkins. Parkinson. Dann auf die Vergleiche ziehen. Reden, reden die auch davon? Was? Checker. Ich check gar nichts. Bin kein Checker. Ich habe eine Checkkarte, das ist alles. Immerhin. Ja, besser Bargeld. Bargeld ist zu teuer. So, ja. Denkst du, ich rede das gleiche wie die? Autorität ist gleich wie die. Aber du hast es von mir wissen wollen. Du bringst es auch anders wie die. Ich bringe doch gar nichts. Ich sage, eine Minute sage ich das und in fünf Minuten sage ich genau das Gegenteil. Du weißt gar nicht, was ich überhaupt gesagt habe. Wenn du wirklich mal nachhörst, du merkst einfach, ich kontraktiere mich im nächsten irgendwas. Habe ich was gesagt? Auch das ist. Ja, weil du eigentlich kommst, wenn ich kleine Geheimnisse. Alles kommt nur wegen der Rücksichtslosigkeit. Hört sich auch gut an, ne? Alles ruhig. Alle konsterniert. Komm ich. Erstmal müssen sie so ordnen. Komm ich wegen der Rücksichtslosigkeit. Ja. Weiß einer ungefähr, was ich damit meine? Ja. Ungefähr. Nah dran. Ungefähr wissen es immer alle. Es ist nicht wie Adenauer. Das war auch nah dran. Aber es ist nicht der Adenauer. Was stört mich, mein Dummes oder so? Nee, das ist nicht der Adenauer. Das ist Merdi Merkel. Mach mir Merdi Merkel. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Und dann kommt der Gegner. Kommt dann da rein. So. Große Koalition. Ist kollabiert. Sie bietet sich an, das weibliche Prinzip gegen das männliche. Kommt der Stein rein, kommt ein Stein ins Rollen. Die Brücke wird geschlagen. Weißt du, dass die große Koalition ausschaut? So. Ja. Stinkefinger durchs Herz getrieben. Durch das Mutterherz der Merkel. Mutterchen. Wer kann ihr was böse? Kann ihr einer böse sein? Ja. Nein. Weil sie Frau ist oder was? Wenn sie so ist, wie sie ist. Aber ist auch Frau. Habe ich gehört. Ja. Ich trau dem Braten nicht. Nah dran. Sieht so aus. Nah dran. Das ist so ein Block irgendwie. Ich so, weiß nicht, wo da Frau ist. Die blockiert immer alles. Karl Lagerfeld hat auch gesagt, dass die Hose war nicht schlapp, war zu schlapperig oder so. Dass immer Männer und Frauen kritisieren, gell? Nicht umgekehrt. Ich schau mir so einen Block und schau mal Lagerfeld an, schau mal dich an, Mann. Das ist jetzt Lesbenpower hier. Aha. Da kommt FM raus. FFM. Ja, wer weiß, was das ist. Zwei Frauen, ein Mann. Ja, hat er gesagt. Tja, wer das verteidigt, der hat was. Kommt noch wer? Nee. Ja, stellt mir lieber Fragen, sonst gibt es hier Hackfleisch. Ja. Die Bedeutung vom Rachen des Tigers zu sein. Die Bedeutung? Ja. Die Bedeutung ist, dass du tot bist, weil du irgendwann bist du weg. Das ist schon das Sicherste, was da ist, dass eben das, was du denkst, irgendwann weg ist. Also du bist schon tot. Das ist das, was, wo du hergekommen ist, wird dich schon wieder gefressen haben. Das ist wie das. Da gibt es kein Entkommen. Also irgendwann ist es weg. Also diese Geschichte von dem, was du denkst zu sein, wird irgendwann Geschichte sein. Weg. Das ist, du bist jetzt schon im Rachen des Tigers, du bist also schon gefressen. Also das, was dich jetzt rausgebracht hat, wird dich auch wieder einnehmen. Und ist nichts passiert. Nicht wie die meisten denken, sie sind schon im Rachen des Tigers und er lutscht schon an ihnen. Nah dran wieder. Weil die meisten, die denken, wenn ich da schon drin bin, dann habe ich es bald geschafft. Das ist so ein All things must pass. Also alle Dinge, die gekommen sind, sind auch schon wieder weg. Also, und der Tiger ist immer das Bewusstsein, dass eh schon alle Mäuse weg. Es ist zum Melken. Weißt du, warum man keine Mäuse melken kann? Einmal drunter. Weißt du mal? Mein Kindheit. Kindheit sei nur rum. Einmal drunter gewesen. Man kann einmal drunter kriegen. Ja. Es ist immer am dritten Talk am Tag. Da kommen solche Dinger. Ja, rettet mich. Nö, ihr seid... Nein, ich bin frauenfeindlich, aber ihr seid kahlfeindlich. Ja. Ich habe mein klares Feindbild gefunden. Ich bin auch nah dran. Muss man nicht weit laufen. Man muss nicht weit fahren. Frauen sind immer irgendwo in der Nähe. Schon. Ja, Karl, wenn du sagst, es gibt kein Entrinnen, was soll man da noch fragen? Mir fällt überhaupt nichts mein, ich bin total. Das ist fällig. Ja, aber es ist ja der Radierer im Kopf. Du willst doch die Lehre erfahren. Ja, das ist scheiße. Ja, erst willst du so und wenn du dann kriegst, dann willst du über dich. Irgendwie muss man sich mal entscheiden. Willst du jetzt oder willst du nicht? Keine Ahnung. Du willst so weitermachen wie früher? Nee, nee, nee, das geht nicht mehr. Also, aber du willst das Neue auch nicht. Weil da weißt du nicht, was kommt. Ja, ich bin echt überhaupt nicht, aber wirklich nicht. Das vergeht. Ja, das ist meine Lehre. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich meine so. Wenn du nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist, überhaupt was, oder? Und dann denke ich jeden Tag, du musst doch... Ich muss doch einen Ausgang, irgendwo muss doch die Tür. Da kommt die Anna wieder. Nein, nein, es gibt keine. Und genau dazwischen drin hänge ich dauernd rum. In den Seilen. In den Seilen, genau. Ja, und, kannst auch, und da kommt immer der Boxer, aber du kannst gar nicht mehr. Eins auf die 12. So, mach mal da. Maske. Henry. Ja, weil aber Gott sei Dank ist man noch zum Schießen. Schieß mir doch mal noch eine Drine raus. Irgendwas gibt es da noch. Ja, aber man gewöhnt sich echt dran. Es ist zu Anfang ein bisschen fremd. Man fremdelt ein bisschen. Aber dann fühlt man sich doch dann im Nicht-Zuhause-Sein irgendwann doch zu Hause. Also der innere Gypsy muss sich erstmal wieder daran gewöhnen, dass der ewige Vagabund, der man ist, einfach vagabundiert. Es ist immer bunt, vagabund, immer vage, vagabund. Ja, stimmt, zu Hause gibt es nicht mehr. Es gibt es wirklich nicht mehr. Nee, nie der mehr. Sessel, der immer meine Heimat war. Ja, aber das ist total schrecklich irgendwo. Oh, das hört sich super an. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Einer flog übers Kuckucksnest. Bist hin und weg, ne? Fühlst dich ganz hin und weg. Und drüber weg. Man ist noch nicht ganz drüber weg, aber weg. Ja, aber mich freut's. Mich noch nicht. Aber es reicht mir. Dauernd rollen die Tränen, weil ja, nichts mehr. Das ist doch super. Irgendwann ist die Feuchtigkeit weg. Dann kommt der Vorwurf. Du legst dich selber trocken. Das ist so eine Drainage. Man weiß gar nicht, warum man heult, aber man heult. Was fühlst du dich? Tja, da kommt's her, desto roller, desto doller kommt. Rolle, rolle. Aber du weißt noch, dass du Frau bist. Oder weißt du auch nicht mehr? Ich war niemand. Ich habe jetzt für heute nicht mehr. Ich bin darüber nahe, es ist ja auch nicht mehr. Doch, das mag ich. Ja. Da kann man was mitmachen. Doch, es gibt von dem Ayola, wie heißt der, der Spanier? Loyola. Loyola? Ich sag immer Ayola, das ist der Garlic. Da gibt es dann, dass man den Krug entleert, damit vollkommene Leere entsteht und dann ist auf einmal die Präsenz Gottes da, hat er gesagt. Ich glaube nichts mehr, gar nichts. Nein, aber was hat er gesagt? Ja, das ist der Kommissar, aber was hat er? Ich sag das ja nicht. Ich sag ja immer, so leer kann gar keiner sein. Und der Krug ist noch zu viel, der leer sein könnte. Also wenn du mich fragst. Aber es gibt nun mal die Heiligen, die haben ihre sogenannten Exerzitien, Meditationsübungen, die dann, du solltest dich entleeren. Aber ich sagte, du wirst nie leer genug sein. Das ist auch nur eine Täuschung. Entweder du bist jetzt, was du bist, oder nie. Und du wirst es nicht durch irgendeine Leere werden. Fertig. Aber es gibt nun mal die Verführer. Die Heiligen hier in Europa von Katholen oder eben die Gurus in Indien, die dir irgendwelche Exerzitien, Meditationstechniken oder irgendetwas anbieten. TM oder so. Diese ganzen, was auch immer. Eckhart Tolle ist ja so ein TM-Meister. Neue Erde, wenn alle das machen, dann wird die Erde blühen und wir müssen nicht untergehen. Versprechen, wir versprechen dir alles Mögliche und du arbeitest jetzt für alles. Du bist so wichtig. Oh ja, ich auch. Na, ich verspreche dir ja wirklich, dass ich dir nichts verspreche. Ich hab 30 Jahre gesucht und gesucht, ich hab's alle durchgemacht, fast alle. Ach, du warst das? Das hört sich aber gut an, ich habe alle durchgemacht. Wer war denn der vor mir war? Sammerpan. Der mit der Flöte. Der Sammerpan. Der mit der Flöte. Ich dachte, der Pan mit der Flöte. Sammer da, Sammer nicht da, Sammerpan. Ne? Oh, ist so ein schöner. Redet er inzwischen Deutsch? Nee. Immer noch nicht. Nach 30 Jahren Deutschland, das ist ja ein fauler Sack. Mann. Er macht jetzt so Segnungen mit Hand auf den Kopf. Mhm. Macht er das jetzt? Das finde ich gut. Werde ich mir auch mal einfallen lassen. So 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro. So erleuchtete Köpfe. Als ich angefangen habe am Chiemsee, da waren so ein Pärchen aus Berlin, die hat erleuchtete Steine verkauft. Immer von einer Erleuchteten an der Brust gehalten. 100, 200, 300. Nächste. Ja. Das war eine Erleuchtete von von der, dieser Amerikanerin, die da in Rishikesh, diese, wie heißt sie? Shanti Mai. Die Schande im Mai. Nein. Die sich da mit dem anderen Holländer gekloppt hat, wegen der Nachfolge von ihrem Meister da, Hansaplast. Hansa Maharaj Tralala, ne? Irgendwas. Netter alter Mann, der jetzt vor 2 Jahren gestorben ist oder so. Ich finde Hansaplast gut. Das ist so eine Nacht, das ist so, da ist die Lübecker Hanse ist da mal vorbeigekommen. Und fort. Hansaplast. Es gibt echt viele Reisende. Und Rishis for Cash war immer gut. Die ganze Gegend da ist Lakshmanjula. Nee, wo waren wir? Beim. Und wer war noch davor? Ja, jetzt wollen wir die 30 durchgehen. Ja. Ja, mit viel halt. Und nebenbei Erduscho getrunken. Kaffee immer. Ja, das gehört dazu. Man muss immer in das Schwarze gucken. Die Kaffeemeditation ist und der nächste Schluck Kaffee ist Pflicht. Aber du hast einfach einen Film gemacht. Das ist so schrecklich. Das ist gut und schrecklich zugleich. Jetzt weiß ich nicht mehr rein. Ne? Jetzt ist kein Karotten mehr da. Der ist noch einfach gekommen. Nächstes Jahr kommt ein neues Buch. Jetzt ist wieder. Aber selbst da steht, das sind ja bloß die Aufnahmen von den Leuten. Ne? Das ist immer selber eigentlich. Ich habe da jetzt keinen Unterschied gemacht. Ich will auch keinen machen. Ist ja gut, aber jetzt kenne ich doch mal. Das soll es jetzt genau sein. Das ist was jetzt, ne? Ich könnte die Welt zusammenreißen. Du möchtest einen Durchbruch haben? Ja, genau. So, so. Ja. Du kannst schon mal anfangen. Aber du musst den Fleck dann selber wegmachen. Wände einreißen und dann. Naja. Nee, ich weiß, was du meinst. Aber, ja. Dann ist es nicht so, dass wenn man ja bis jetzt sagt, wenn man etwas will, genau das ja dann nicht funktionieren. Weil man es ja will. Manchmal funktioniert es auch, das ist das Schlimme. Wenn es wirklich immer nicht funktionieren würde, das wäre nicht schlecht. Aber manchmal klappt es ja auch. Auf einmal kommst du mit deinem Scheißwillen durch. Und dann hast du wieder die Erfahrung, die alle 100 anderen Erfahrungen, wo du nicht gekommen bist, schiebst du zur Seite, weil das einmal geklappt hat. Scheiße, dumm gelaufen. Hm? Wenn immer alles nur Fehlschläge sind, super. Aber wenn man einmal so einen Erfolg hat, dann zehrt man. Dann ist man geblendet. Da ist man verblendet. Scheinwerfer. Ja, man hat einen Scheinwerfer. Man kriegt die Scheine reingeworfen, Scheinwerfer. Da träumen wir alle von, Scheinwerfer. Das ist ja, ich meine, es gibt viele, die sich vorstellen, wie wäre es, wenn ich da vorne wäre. Gibt es einige. Die kaufen sich jetzt schon die Schuhe. Hm. Wie sage ich es denn dann? Ich muss dann eine andere Formulierung vielleicht finden oder so. Du findest ja gar keine Formulierung. Die finden mich eigentlich. Oder? Ich weiß nicht, wer wen findet. Ja, genau. Da, wieso dann jemand das wollen? Gesund. Wenn man gesund wäre, würde ich das nicht sagen. Also wenn ich gesund wäre, behüte mich Gott, dann möchte ich doch lieber krank sein. Lieber krank und fern der Heimat als gesund und wissen, wo ich zu Hause bin. Das wäre echt die Hölle. Gesund und wissen, wo man zu Hause ist. Nicht ausdrücken. Hält man nicht aus. Da kriegt man Fernweh. Aber krank und nicht wissen, wo man zu Hause ist, schlimmer geht nimmer. Das ist gar nicht so. Wieso, da besteht doch noch Hoffnung? Ja, ist immer Hoffnung. Ich will die auch gar nicht weghaben. Was wärest du denn ohne Hoffnung? Eine Hose ohne Träger. Mit Brillanten. Mit Brillanten. Mit Orden. Ja, es läuft immer scheiße. Ich weiß schon. Was soll man machen? Also so wie du sagst, wären wir ja eigentlich immer noch in diesem Hamsterrad. Ja, du kommst auch dem Rad nicht raus. Du bist der Hamster, das Rad und das Drehen und alles, was dabei zugehört. Alle wollen immer die Narbe sein, da wo alles still ist. Das Zentrum des Universums. Ich. Und alles dreht sich um mich. Ja, Gitterstäbchen. Ja, ich gebe dir kein Rad. Ich meine, ich gebe dir kein Rad. Was schon Rad? Der ist Radab. Ja, was macht ein Fahrrad ohne Rad? Stoß. Es ist radlos. Das hat einen Rahmen. Es bleibt nur der Rahmen übrig. Oder? Der Rahmen, das ist wer dann die Bewusstsein, der Rahmen von der Butter. Ein Fahrrad ohne Rad. Räder. Wieso rede ich wieder dummes Zeug? Und wen kümmert's? Und trotzdem hört ihr dazu. Ich bin in der schlechten Verfassung. Oder in der guten Verfassung, weiß ich jetzt nicht. Ich rede. Es redet auch nicht. Es redet nie. Nee. Und redet doch. Nee. Scheißdreck. Sag doch mal was. Du hält dich da raus. Entschuldigung. Nicht entschuldigen. Doch. Besser ist es. Hier. Lass ihn mal riechen. Das riecht gut. Nee, ist zu nah. Hast du sie riechen lassen? Nee, es riecht gut. Jetzt hast du sie jetzt davon. Jetzt hat sie dich am Hals. Ja. Zwei, die sich am Hals haben. Ja, diese Seite mal. Mal andere Seiten aufschlagen hier. Von diesem Buch. Ja, von da was? Neu? Irgendwas? So. Alles so frustrierend. Verwundert ist dann immer, wie so manche dann so fröhlich frustriert. Ja, das ist echt ein Paradox. Dann, wenn es am schlimmsten ist, ist die Freude am größten. Das ist verrückt. Wenn du wirklich nichts mehr zu kriegen hast, bist du satt. Dann bist du echt satt. wenn du wirklich siehst, du wirst nicht satt, dann bist du satt. Es ist so ein Paradox. Wenn du wirklich weißt, was immer du frisst oder was immer du weißt oder was immer du lernen könntest, macht dich nicht satt, dann bist du satt. Ist komisch. Ja. Das, was auch immer, wenn dir nichts mehr passieren kann, passiert alles von alleine. Also ich will eigentlich ständig, was ich versuche, ist alle auf den Nullpunkt bringen. Also stopp mal, Punkt. Und dann? Nix. Da muss man erstmal mit fertig werden. Nein. Aber ich hab's ja auch mich dran gewöhnt. Also dann würdest du dir ja wohl auch noch ein bisschen. Ich muss, das geht gar nicht. Ja, die werden dich schon gewöhnen. Es wird sich schon gewöhnen. Wir machen sie schon barfuß weiter. Mit Teer unterm Füßen. Nee, das ist ein Muttermal. Das ist deiner Muttermal. Hast du es deiner Muttermal gemacht? Muttermal. Muttermal. Ich kann hier nur als lebendiges, was auch immer, sitzen, dem es nichts ausmacht. Ich weiß, wovon du redest, aber was soll's? Das nennt man diese berühmte gute Gesellschaft. Das macht nichts. Leer oder nicht leer oder voll oder macht was. Was soll's? Und dann möglicherweise in dieser Umgebung, in dieser Stimmung, ist es gar nicht so schlimm. Bloß wenn du wieder alleine zu Hause bist, dann bricht wieder alles zusammen. Was soll ich machen? Ich kann nicht überall sein. Ich bin es zwar, aber du merkst es nicht. Du bist nicht allein. Wenn du träumst, sei allein. Was? Oh. Jetzt ist der Wurm wieder drin. Aber ich finde das Lied immer noch gut. Da tanzt man doch. Was ist denn das? Das ist ein Walzer. Du kannst nicht anwenden, das kriegt so. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Ich guck heute nachmittags jetzt immer, wenn ich Rückenschmerzen habe, lege ich mir vor den Fernseher und gucke Hitparade und dann solche alten Kriminellen da. Da kommt auch manchmal Roy Beck. Ganz in Weiß. Das habe ich letztens auch gesehen, die alte. Und dann mit diesem kleinen Mädchen das. Wie heißt das? Anita. Anita, was haben die gesungen? Schön ist das auch. Wenn du da noch drüber lachen kannst, dann weißt du. Dann ist wirklich Glück. Dann macht's Freude. Oktoberfest gleich hinten dran. Ja, diese Bewegung, das ist irgendwie. Macht doch. Da muss man mit. Das ist ein nationales Bewusstsein. Gott, danke. Ja, vielleicht brauche ich das mal so. Da regeln sich alle Hörer. Wir können ja mal. Wie geht denn eine Triangel? Das ist ein schönes Spiel. Alleine zu Hause sitzen und versuchen, Instrument zu sein. Und alles, was an den Kopf kommt. Wow. Man kann auch Spaß alleine haben. Kennen wir alles. Da muss ich doch erstmal meine Hose da gerade rücken. Ja, was alles in einem drinsteckt, genetisch, ne? Boah. Von Freddy bis Hans Moser. Ist doch gar nicht alles so unlustig. Wenn man wirklich Punkt ist, dann danach geht Punkt kommen. Tja, das ist der Rhythmus, wo man lecken muss. Also vorgestern, glaube ich, war auch Hit, da gab es Eloise bei Disco. Eloise! Wow, das geht einem rein. Ja. Habe ich gleich aufgenommen. Das will ich wieder haben. Dann, ich sprenge alle Ketten. Nein, das war Ricky Shane. Keiner war ihn zu schämen. Die Aussagen, die Haare. Ja, aber Costales, da kommt keiner ran. Überhaupt jetzt. Costa Cordalis, es kostet das Herz. Cordalis. Es kostet dir alles. Du kannst am einen kosten. Aber Herz schmeckt. Naja. Toll. Gut, zurück zum ernsten Geschäft. Ja. Mach was draus. Ja, versuch's ja ganz Zeit. Naja, mir fällt auch nichts an. Ich habe schon Fragen, zum Teil auch, die ich nicht hier stellen möchte. Nein? Echt? Bitte. Die du nicht hier stellen möchtest. Aber ist auch gescheiter, die gar nicht zu stellen, die Frage. Die was? Ist für mich auch gescheitert, die gar nicht zu stellen, die Frage. Du bist gescheitert. Aber wir würden sie gerne hören. Jetzt sind wir aber gespannt. Ja. Jetzt wird's ernst. Das war jetzt ein Formfehler. Jo. Lass es raus, lass es raus. Lauter, ich höre nichts. Ja. Passt. Ja, okay so. Frage passt. Ich habe da keinen. Nee, was ist jetzt mit uns? Soll ich selbst eine erfinden? Die ihr nicht stellen wollt. Okay. Ein bisschen ja noch eine Stunde da. Hast du noch. Vielleicht kommt es ja noch raus. Es ist ja nicht alles so lustig. Die, oder? Aber traurig bin doch, ich. Ich hab du vielleicht doch. Ja. Oh. Ja. Ich habe immer wieder Schwierigkeiten, ja sagen wir es mal so, immer wieder Schwierigkeiten mit dem Ich Bin. Könntest du dazu was sagen? Ja. könntest du das nochmal vertiefen. Du hast ja schon alles gesagt. Ja, ich kann jetzt mit der Frage so nichts anfangen. Zum Beispiel dieser Gadata spricht da immer vom Ich-Bin. Ja, er spricht vom... Das Ich-Bin, also ja. Das Bewusstsein, die Idee kommt auf Ich-Bin. Nein, das ist der Anfang, dass du dich erstmal von dem Ich-Bin, wie heißt es nochmal? Ja. Wie heißt er? Ja. Du. Ulrich. Also, dass du von Ich bin Ulrich dich reduzierst auf Ich bin. Und Ulrich fällt dann automatisch weg. Okay. Wenn Ulrich keine Aufmerksamkeit mehr gibt, dann fällt auch Ulriches irgendwann Geschichte weg. Jo. Weil ohne, dass man ihm irgendwie eine... Wenn du dich nur einfach die Aufmerksamkeit auf das Ich bin, dann ist automatisch die Geschichte weg und das ist schon mal ganz angenehm. Also das ist das Einzige, was du machen kannst, damit du den relativen Vorteil eines hast, der keine Geschichte mehr hat. Und da gibt es auch kein Leid drin. Also Leid kann man beherrschen, indem man im Ich Bin verweilt. Da gibt es kein Leid. Weil da gar keiner ist, der leiden könnte, der da vorne eine Geschichte von Leid hat oder überhaupt eine Idee von Leid hat. Ulrich hat Geschichten. Kein Individuum. Ja, Ulrich hat Ideen, was Leid ist oder wie es zu sein hat. Der macht seine Geschichte so oder so. Ja. Wenn du dich nur auf das Ich Bin etablierst da drin, fällt Ulrich automatisch nach einer Zeit weg, weil er kriegt keine Luft mehr. Er kriegt keine Aufmerksamkeit, also fällt automatisch weg. Das kannst du machen, das wäre die Ich-Bin-Meditation. Und trotzdem hat er danach gesagt, auch dadurch wirst du nicht werden, was du bist. Also ist es eine relative Übung, zu einem relativen Erfolg führt. Nämlich einer relativ leidfreien Geschichte, der keiner mehr hat. Also dann bist du in diesem Jetzt, was Eckhart Tolle dann meint, du bist im Jetzt des Ich-Bins, ist nicht schlecht. Weder gut noch schlecht. Es ist aber das Höchste, was du erreichen kannst durch eine Technik. Also wenn du das willst, dann gibt es eine Technik, wenn du Ulrich nicht mehr haben willst, kann man ihn möglicherweise radieren. Jo, gut. Indem du, ja, ist was. Aber es verweilt im Relativen. Das ist also eine relative Übung in der Welt, wie man die Welt eben leidfrei haben könnte. Das ist gar nicht schlecht. Bloß im Nebensatz hat er gleich wieder gesagt, das ist sehr fragil. Die Falle, dass du wieder da rausfällst, ist in jedem Moment gegeben. Du musst ständig eine Anstrengung behalten, darin zu verweilen. Weil du die Geschichte kann jeden Moment wieder anfangen. Von irgendwas, was immer. Und dann die Konzepte, sofort sammelt sich alles wieder auf. Es gab diese an der Bushaltestelle, die ihr Ich verloren hat. Susan Siegel. Die hatte das Gleiche. Die ist dann in diesem universellen Liebe, Ich Bin, das ist universelle Liebe, das wäre das Ich Bin. Dann hat sie gesagt, es ist alles ein Ozean der Liebe, von Freude, was immer. Da gibt es vielleicht noch eine kleine Pflanze, ganz gar nicht mehr wahrnehmbar, von Furcht. Mhm. Und dann 2 Jahre später ist aus der kleinen Pflanze von Furcht ein Ozean von Furcht geworden. Und die Pflanze der Liebe war wieder ganz klein. Also das wuchert sofort wieder auf. Aber wie kann man diese Pflanze, und ich sagte, die wird nie untergehen, diese kleine Ich-Pflanze, dieses erste Phantom, das kriegst du nicht los. Das versteckt sich für eine Zeit, indem du mit viel Anstrengung dich in mich bin verweilst. Aber jeden Moment kann diese Wurzel wieder einen ganzen Baum von universellen Ängsten erzeugen. Von Existenzängsten, weil diese Existenz immer labil wieder da ist, sich auszuweiten. Dem kann ich nicht entkommen. Nee, guck dir an, bei dir kann es funktionieren oder bei einem, und was ist mit der ganzen anderen Umgebung, die voll mit Furcht ist, die immer auf dich ein, jeder, der versichert ist. Ja, wir können dem überhaupt nicht entkommen. Doch, du kannst temporär durch eine Übung etwas erreichen, ein Vorteil, der im Ich Bin ein Vorteil ist, dass man eben keine furchtlos bist, weil keine Geschichte von Furcht da ist, weil du hast nichts zu verlieren. Aber einer, der nichts zu verlieren hat, hat aber zu verlieren, dass er nichts zu verlieren hat. Also das ist ganz subtil noch eine kleine Angst vor, dass es doch wieder stattfinden könnte. Möglicherweise, the possibility, die Möglichkeit, ist immer noch da. Und dem kann ich nicht entkommen. Dem kannst du nicht entkommen. Niemand. Da ist noch, es hat kein gegeben, der es jemals geschafft hat. Okay. Weil es noch keinen gegeben hat, der zu dem geworden ist, was er ist. Und nur indem du bist, was du bist, da interessiert es gar keinen, wie es ist. Ob da vorne Ich Bin oder irgendwas ist. Und wenn dann Consciousness and the Absolute, dieses Buch da, also Bewusstsein und das Absolute, dann macht er immer eine totale Diskriminierung. Also diese Kraft der Diskriminierung heißt, das Bewusstsein wird immer dumm sein, auf sich selbst reinzufallen. Manchmal ist es im Ich Bin, manchmal im Gewahrsein, etabliert sich da oder da, aber es wird immer hin und her hüpfen, wie ein Hüpfsack. Und immer wieder, ja, hilflos von einer zur anderen Ebene schwingen. Das hat keine Chance. Und darauf zu vertrauen und dass man denkt, das Bewusstsein hat einmal eine Ruhe gefunden, das ist ein Trugschluss. Es wird nie zur Ruhe kommen. Es wird immer durch diese sieben oder was immer Ebenen hüpfen und sich anders erfahren. Also Referenzpunkte. Der Ich-Bin-Referenzpunkt ist immer nicht schlecht. Ist schon angenehm. Aber weil er nun mal erreicht wurde, kann auch wieder verloren gehen. Und wenn du nicht sein kannst, was du bist, in allen möglichen Referenzpunkten, dann ist es nicht wert, das zu sein. Das, was du bist, ist in allen Variationen von Möglichkeiten von, wie du dich lebst, was es ist. Das, was Leben ist, das lebt sich, wie es sich lebt. Ob es sich jetzt relativ in der Geschichte lebt oder im Ich Bin von geschichtslos oder im Gewahrsein davor oder überhaupt nicht. Es ist vollkommen irrelevant. Also das Lied der Irrelevanz, das du bist, weil für dich ist absolut nicht entscheidend ist, wie du dich erfährst. Weil nichts von dem kann dich, macht dich aus oder an oder mehr oder weniger. Du bist das Absolute, in was immer Möglichkeit du dich erfährst. Aber wenn du das Bewusstsein bist, dann bist du schon etwas Relatives. Und dann gibt es im Bewusstsein einen relativen Vorteil, nämlich ich bin. Also die Geschichte des Bewusstseins hat immer diese Variationen von Vor- und Nachteil, diesen ganzen Möglichkeiten. Aber das, was du bist, hat nie eine Geschichte gehabt. Da gibt es auch kein Vor-, Hinter- oder irgendetwas. Da gibt es die ganzen Ebenen nicht. Da gibt es gar keine Variationen, die du da... Und vor allen Dingen keinen, der einen Vorteil oder einen Nachteil haben könnte. Aber zurückkommen, wenn du dich als Bewusstsein und als Geist und als Ulrich, dann ist natürlich ohne Ulrich besser dran. Könnte man so sehen. Ne? Also es kommt darauf an, was ihr wollt. Wenn ihr diesen relativen Vorteil gern habt, dann gibt es Techniken. Da gibt es auch Meister, da gibt es Coaches, da gibt es alles Mögliche, die euch helfen können. Aber ich habe leider, obwohl, wenn er mir genug Geld gibt, auch ich habe meine Grenzen. Jedes Ich ist kaum. Ich bin auch verführbar. Aber es bedarf einiges. Nein, aber das ist dieses Paradox. Ne? Ja, du kannst, aber du wirst nicht. Dadurch. Das erreichen, was es wirklich wert ist zu sein. Und was immer du erreichst, ist eigentlich wertlos. Weil du es wieder verlieren kannst. Du kannst es temporär besitzen, aber es ist eine temporäre Erholung. So Ferien vom Ich, die hören auch irgendwann auf. Ist so mal so. Also für mich ist dieser absolute Vorteil zu sein, was ich bin, dass ich absolut keinen brauche. Für was? Ich bin, was ich bin, in allen möglichen Dummheiten oder Irrsinn oder irgendetwas oder auch nicht oder mit und ohne, in Anwesenheit, Abwesenheit von jeder Art von Möglichkeit, von irgendetwas. Und ob ich jetzt gestört bin oder nicht gestört bin, wen kümmert's? Es stört mich sowieso. Auch nicht gestört sein stört mich. Ich bin ein Störfall. Oder auch nicht. Also im Absoluten weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt bin oder nicht bin. Aber, oder doch? Vollkommen wurscht. Manchmal weiß ich nicht, manchmal ist so, alles ändert sich ständig und nichts ändert sich. Dieses paradoxe Sein, das ist deine Natur, dein natürlicher Zustand, der einfach heute blau, morgen grün. Zumindest als Mensch. Als Mensch bin ich auch nicht so gut. Ich versage auch als Mensch. Als Geist versage ich. Gewahrsein habe ich versagt. Als ich vor dem Gewahrsein war, habe ich auch versagt. Nee. So weit gehe ich jetzt nicht. Das wäre jetzt zu viel. Nee, und das hat auch, da bewundere ich, also das hat Dom Sindran, es gibt wirklich nur eine Handvoll, die ich kenne, die darauf hingewiesen haben. So da, also Nisargada, Ramana, Ranjit Maharaj, der Dings oder. Es gibt nicht viele. Sehr wenig. Die meisten wollen dir einen Vorteil verkaufen. Das kommt offenbar daher, weil die Nachfrage und das Fragen, das ist so stark, so, ja, also Wen alle wollen sie immer irgendeinen Vorteil haben. Ja, aber da muss man doch nicht nachgeben. Naja, aber was sind denn das für Schwachsäcke? Aber vielleicht ist es irgendwie auch eine Nachfrage bestimmt das Angebot. Sag mal, wovon reden wir denn hier? Ich biete dir was und ob du eine Nachfrage hast oder nicht, es kümmert mich doch ein Scheiß. Ja, Nachfrage. Das wäre ja noch was, wenn ich hier nach Nachfrage gehe. Ja, das ist ja auch das Wertvolle bei dir. Wertvoll? Das macht mich nicht fertig hier. Ja. So wertvoll war heute war ja nie oder so. Wer hat das Beste oder so? Aber einfach zur Recht. Was immer du jetzt sagst, überlege dir das. Was? Was ich sage, was ist das immer? Ich hab's eben nicht. Was immer du sagst, du steigerst dich rein. Du weißt nur nicht wohin. Aber du kannst ja auch mal steigen. Ich habe auch mal mit aufgestiegenen Meistern geredet. Aber ich habe Genickstarre gekriegt. Also es gibt immer Vorsicht, mit wem man redet. Also ich möchte ja immer so, aber ich bin immer ein bisschen über Augenhöhe. Ich gucke immer aufs dritte Auge, aber. Oder unter die Nase, ist auch schön. Ja, das ist ja gerade das Phänomenale. Phänomenale, dass da, also das was ich immer spüre, dass da mehr Sehen, mehr Erkenntnis als hier. Also jetzt machst du mich schon wieder fertig. Ja, aber what to do? Also ich kann ja auch anhören, das ist ja das, was einfach da ist, was einfach im Raum ist. Und, fragen wir mal den Raum. Hallo Raum. Der ist still, der Raum, der sagt nichts. Der ist nur bereit. Ja, man kann ja mal fragen. Nix, da kommt nichts. Raum, was sagst du dazu? Da kommt nichts. Hält die Klappe. Ja, ich hab dich verstanden. Jetzt lügt er. Das haben wir gerade gesagt. Der nicht weiß, der redet viel und das, was weiß, sagt nichts. Hat er gerade gesagt. Stille spricht. Ich habe das dritte Ohr. Das ist das Geheimnis. Alle reden immer vom dritten Auge, aber das dritte Ohr ist viel wichtiger. Geschweige denn von der zweiten Nase. Die kommt gleich dahinter. Da muss man erst mal drauf kommen. Obwohl es gab mal eine Musikgruppe in Minden, die hieß das dritte Ohr. Jazzrock, die war super. Festivals. Leg die nieder. Bist du Niederbayerin? Niederbayerin. Ja. Christa horcht immer am Grund. Sie hat immer das Ohr auf der Matratze. Horchdienst. Stille Horcher. Ne, Christa? Ja, gut. Also in der Richtung. Also ich habe ja schon genug gemacht. Na, jetzt sei nicht so geizig. Das fahr doch mal nicht. Jetzt kannst du auch das, was deine richtige Frage ist, stellen. Jetzt sind wir schon mal dabei. Das Ne? Wir hören auch weg. Ja. Keiner hört zu. Ne. Ich dann brauchst du auch nicht stellen. Die war aber schon ziemlich richtig, die Frage. Ach so. Nee, das ist eine entscheidende Frage. Das ist schon sehr entscheidend. Also ja und nein. Es gibt nicht nur ja und nicht nur nein. Es gibt ja und nein. Ja, ja. Okay. Aber ich bin meistens nein, nein. Weil das ist ja auch ja. Mathematisch betrachtet. Ja, nein zum Nein. Das ist ein Ja, was man gar nicht aussprechen muss. Das ist das stille Ja. Darum beherrsche ich die Stille. Sie nicht mich, habe ich so gelernt. Was ist jetzt los? Geh spazieren. Jetzt ist genug. Nein, das ist das berühmte Neti-Neti. Das liebe ich über alles. Neti-Neti heißt, alles ist negativ. Also negativ, auch negativ ist negativ. Und da ist ein unausgesprochenes... Musst du gar nicht benennen, was es ist. In der Richtung. Ihr seid in der Frage hängen geblieben. Strick ich oder stricke ich nicht? Ich bin schon beim Neti oder Neti nicht. Das war in 50er Jahren das war die entscheidende Frage, weil bringt sie eine Nähmaschine mit oder nicht? Oder muss ich mit ihr einkaufen gehen? Es war. Auf dem Land, das war die Frage. Neti? Neti oder Neti? Oder Neti nicht? Das war Überlebensfrage. Und eine Frau mit Nähmaschine, das war wie eine Lebensversicherung. Sechs Jahre Lotto. Die konnte dir die Hosen länger machen. Oder weiter. Im Laufe der Jahre. Oder enger. Ja, wenn Hans, wenn der Hans-Ding da Kochstudio hatte. Schmal Hans. Das kennen die nicht mehr, die jungen Hüpfer hier. Hüpfe. Gut. Ja, noch Fragen zum Ja und Nein? Oder vielleicht, oder vielleicht auch nicht. Ich muss mir jetzt die Fragen alleine stellen. So weit ist es gekommen. Aber nicht. Füll sie, füll mich auf. Ja, auch ja. Nee, nicht. Wie, nee. Aber ja, so. Nee. Ich habe keine Frage. Okay. Es geht doch jetzt von der Reihung? Ja, es geht jetzt von einem zum anderen. Super. Der denkt, er hat Glück, dass er als Letzter drankommt. Ich habe keine Frage. Sitzen bleiben. Wer keine Frage hat, hat auch keine Antwort. Muss aber trotzdem zahlen. Heute. Ja, der zahlt doppelt eigentlich. Eigentlich, eigentlich sind das die Doppelzahler. Das sind Doppelköpfe. Die sind weder ja noch nein. Die sitzen zwischen zwei Köpfen. Janus. Ja, eine Ja und eine Nuss. Janus. Ich möchte noch was sagen ja. Zu diesem Ich Bin. Ich habe mir wirklich lange Gedanken über diese Formulierung gemacht. Und ich bin gar nicht sicher, ob das überhaupt schon ursprünglich richtig übersetzt ist ins Deutsche. Auch vom Evangelium her wieder, ob es nicht heißen könnte, auch ich ist der Weg. Nee. Aber ist doch dann wertlos. Also aber nicht frei, so nicht wertlos. Nee. Nee? Nee. Nee. Es ist ja nicht das ausgesprochene Ich Bin. Es ist einfach nur, dass du bist. Aber wenn er sagt, ein Gott, ist doch auch, ich bin das. Ich bin das. Ist das das? Ich bin das. Das ist. Ich bin das, ich bin. Wir sagen, eigentlich heißt es nicht nur I am Z, sondern I am Z, I am. Also er ist das, was das Ich Bin ist. das, was das Ich Bin ist, das kennt ist gar kein Ich Bin. Das ist, und die Aussage steht schon bei Moses. Ja, ich meine, das hat auch Nisargadatta gesagt. Das ist das Gleiche wiederholt. Auch Ramana hat das wiederholt. Das Gleiche. Das ist das Seiende. Nein, es ist das, was das Ich Bin ist. Es ist das, was das Ich Bin ist, aber kein Ich Bin kennt. I am that I am. Heißt nicht, dass da einer ist, der das Ich Bin ist. Sondern das zu sein, was das Ich Bin ist, bedeutet gar kein Ich Bin zu kennen. Also nicht nur Ich Bin, also aus einem Ich heraus, sondern ich, I am that I am. Also ich bin das, was das Ich Bin ist. Also ich bin das Bewusstsein, ich bin das, was Bewusstsein ist, aber nicht Bewusstsein. Das Seiende übersetzt. Aber das Seiende ist schon wieder zu viel. Dann gibt es ja wieder das Nichtseiende. Da ist schon wieder Polarität drin. Aber das Ich Bin, das Ich Bin, ist einfach Ich Bin, das Ich Bin. Das ist weder noch. Da weißt du gar nicht, was das sein soll. Aber das Seiende ist schon wieder eine Art Konzept. Also weil es auch ein Gegenteil gibt, nämlich das Nichtseiende. Dann lässt du also dieses schon wieder offen. Wenn das Seiende mit etwas was das ursprünglich übersetzen würde, dann. Ja, aber dann musst du es schon wieder erklären. Okay, aber der Ursprung muss es ja gegeben haben. Ja, weil das ist doch erklärungswürdig. Aber I am that I am, Punkt, fertig, Ausstrich. Fertig. Muss man ja nichts erklären. Dann kann einer kommen, ihr, was ist das denn? Was weiß ich. Das sehe ich nicht. Das ist dann schon sehr schwierig. Aber eigentlich sagt das eigentlich gar nichts. Wenn man das war. Oder? Wenn man sich mit diesen Formulierungen umschlägt, kann ja schon helfen, wenn man es mal wieder etwas anderes versteht oder besser versteht oder richtiger versteht. Nee, wenn, wie ich vorhin gesagt habe, wenn du im Relativen einen Vorteil haben möchtest, nämlich ein friedliches Dasein, dann hilft's. Es geht nicht ums friedliche Dasein. Doch, es geht jedem hier ums friedliche Dasein. Und nichts anderes. Es geht dir darum. Du möchtest mit dir im Frieden sein. Nämlich harmonisch mit dem zu sein, was du bist. In was auch immer Form. Okay. Ja, ist so. Okay. Und da gibt es Techniken für, die dann temporär das schaffen könnten. Fertig. Da gibt es also relativen Frieden, den man erreichen kann. Aber der Frieden, der du bist, wirst du damit nicht erreichen. Fertig. Also ja, du kannst was tun. Aber durch alles, was du tust oder nicht tust, wirst du nicht das erreichen, was es wert ist zu sein. Fertig. Dieses Wunder, dass das Selbst, was Frieden ist, nach dem Selbst trachtet, ist unerklärlich. Da kann man noch so viele Theorien aufstellen. Keiner kann das erklären, warum das so ist. Das Einzige, was die nächstmögliche Antwort ist, warum nicht? Macht's was? Nein. Also du kannst suchen oder nicht suchen, es kümmert keinen. Also warum nicht? Das ist die einzige Antwort überhaupt. Aber wenn man mich fragt, wenn man das definieren möchte, oder wenn überhaupt eine Aussage treffbar ist, dann ist das I am that I am das Nächste. Wenn überhaupt. Ich bin, dass ich bin. Fertig. Einfach nur Peng. Punkt. Fertig. Da braucht man nichts erklären, was das ist oder ob das gut oder schlecht ist. Es ist einfach, ich bin, dass ich bin. Fertig. Aber es reicht auch nicht, wenn du mich fragst. Nein, es reicht nicht. Auch das versagt. Weil es bedarf irgendwie wieder. Also es nützt nichts. Gott sei Dank. Ich liebe ja das, dass es nichts nützt. Dass es noch keinen gegeben hat, der das geschafft hat. Der kann sich millionenfach täglich. Man kann sich das vorbeten bis zum Umfallen. Oder wer bin ich? Vorher. Wer bin ich? Prior. Der kann noch so etabliert sein in dem, was immer da. Er ist immer noch ein etabliertes Arschloch. Fertig. Und das finde ich super. Das Schlimmste, was man haben kann, ist Erfolg. Ja. Ja, weil dem muss man wieder folgen. Erfolg ist der größte Tyrann. Versagen ist super. Ha, schon wieder versagt. Failure, Failure, Failure. Absolute Failures. Fehl und Tadel. Ihr seid mit Fehl und Tadel. Absolut. Ihr verpasst euch immer. Gott sei Dank. Ob euch das jetzt passt oder nicht. Gott. Pasadena. Wie Pasadena. Hm? Wie Pasadena. Wie Passana, ja, meine ich ja. Wie Passama. Es passt nie. Das ist die Passa-Übung. Wie Pasadena. Die Schuhe passen mir auch nicht, siehst du. Da wird immer so eine Lasche raus. Wer denkt sich sowas aus? Ich zieh die so gerne an, weil ich weiß nicht, warum da vorne eine Lasche ist. Ich denke immer, irgendeiner erzählt mir irgendwann, warum da vorne eine Lasche ist. Ich brauche nur die hintere, weil damit ziehe ich an, aber vorne die Lasche. Und abschneiden. Nein, ich will ja mal irgendwen finden, der mir sagen kann, warum die Lasche ja, da ist. Doch so, du nimmst beide. Das ist schon. Man stellt die Fragen schon, gibt Antworten. Ja, zum Rein, genau, zum Anziehen. Aber ich brauche doch nur einen. Nee, die sind doch ist leichter. Hast du Korn auch schon reingelassen? Die ist nicht leichter. Ich ziehe mir das so an, die sind so gut geschnitten, da komme ich rein wie geplutscht. Fertig. Du hast auch zwei Laschen. Ja, ausgelatscht. Ja, wofür sind die zum Ran? Zum Rein, aber zum Doppelzieher. Genau. Aber vielleicht, probier weil man die im Sitzen nee, weil sie immer den linken hat sie immer im Verband drin, dann braucht sie ihn da vorne. Man kann natürlich jetzt, das ist so wie Ramanas Lehre, warum er jetzt gesagt hat, man muss sattwisch leben. Weißt du, was es bedeutet? Sattwisch. Sakritsch ist auch gut. Sakrileg. Da Sakrileg im Ineda. Wo waren wir? Ramanas Lasche. Der ist immer barfuß gelaufen. Der hatte Hornhaut. Das gehört sich so. Heilige haben Hornhaut. Also wenn du keine Hornhaut hast und barfuß läufst in den Dornen, bist du... Da musst du lange laufen. Soweit die Füße tragen. Nee, Sattwisch weiß, was das bedeutet. Heilig. Hm? Heilig. Nein, vegetarisch oder es gibt so Regeln. Ja. Also kein Knoblauch, kein Sex, kein. Du bist ein Brahmanjari. Brahman. Weiß nicht mehr, ob du Männlein oder Weiblein bist. Androgyn. Nur Androgyn bist du schön. Große Titten. Kleines irgendwas. Das passt alles irgendwie nicht zusammen. Nee, das, wenn ich Ramanas. Knoblauch kein Sex. Besser wäre Knoblauch kein Sex. Du denkst, Knoblauch hilft gegen Vampire, oder was? Knoblauch hilft Sex. Nee, weil wenn du ein Tiro bist, da gibt es viele, die eben sagen, Ramana hat das und der hat immer das gesagt und Technik. Und wenn du das nicht tust und so nicht lebst, dann... Tja, der hat das auch gesagt, aber man muss immer wissen, in welcher Gelegenheit und was die Frage war und was er damit gemeint. Wenn zu mir kommt, ich habe Kopfschmerzen und ich sage, nimm doch eine Pille und wenn da eine Lehre, Karl sagt, man muss Pillen nehmen. Dann ist dann die Ramana-Lehre. Weil man muss das und das. Und wenn er dann sagte, wenn du ruhig schlafen willst, lass die Frauen sein. Würde ich auch sagen. Aber hilft das? Die Frauen. Gegen Frauen, aber. Gegen Frauen! Dadurch wirst du nicht. Ich sagte euch, es gibt. Hier wird scharf geschossen. Hier. Aber alles aus Liebe. Wir treffen immer. Direkt ins Herz. Nee, man muss halt wirklich wissen, den Umstand und wie was, also was damit. Und natürlich auch nicht die falschen Bücher lesen. Habe ich gehört. Hast du deins mal gelesen? Das erste überhaupt, was ich jemals gelesen habe. Ist verrückt. Welche sind denn die richtigen? Was? Bücher. Die gibt's nicht. Es sind, die richtigen Bücher sind die, die man nicht gelesen hat. Ja, ist so. Ich stehe da voll für ein, obwohl ich jetzt langsam 22 Bücher in verschiedenen Sprachen irgendwo rumflattern. Ich würde sagen, alles verbrennen. Hilft nichts. Aber wenn du Unterhaltung möchtest, lese es. Aber erwarte nicht, dass da was bei rauskommt. Das ist also Meditation im Lesen. Freude, aber nicht, indem du da denkst, indem du da irgendeine Technik oder irgendeine Weisheit, die dich anspringt, da du nah dran empfindest und dann der letzte Funken aus den schwarzen Dingern da kriegt. Das wäre was. Überhaupt tote Meister sollte man absolut nicht lesen. Habe ich gehört. Hat der Ranjit immer gesagt. Don't never read the books of dead masters. You cannot ask them what bullshit they meant. Aber ich habe es weitergeführt. Lese nicht die Bücher toter Meister, es gibt noch niemals lebendige. Also gibt es gar nichts zu lesen. Ne? Man kann höchstens mal die Meistersänger hören. Hitparade. Chris Roberts. Wunder gibt es immer wieder. Aber Katja Epsch. Das ist doch scheißegal. Das war nicht Chris Roberts. Korinthenkacker an die Front. Die treffen nur den Rand von der Korinthe. Das sind sie. Das nennt man Korinthenkacker. Ich will es mal deutlich sagen. Ich bin nah dran, ne? Die treffen nur den Rand. Weder daneben noch rein, die treffen nur den Rand. Von der Korinthe. Das ist eine Münze. Meine Güte. Hast du Ahnung? Nee, anscheinend nicht. Nur eine Duftmarke um den Hals. Ahnung hast du zu Hause. Damit sie nach Hause. Ich dachte, Korinthen, die Rosinen. Das ich Quatsch, das sind Münzen gewesen. Aus Korinth. Ja, wie der Name sagt. Ja, ist ja gut. Muss ich mal googeln. Meinst du, sie lutscht die Trauben aus und scheißt nur die Rosinen raus? Ich dachte. Daher kommen die Rosinen, weil sie so braun sind. Hier, da ist die Maschine. Corinda. Govinda. Ja, dann ja. Wer das nicht weiß, der sollte nicht googeln. Jetzt werde ich widerlegt hier. Seitdem es Handys gibt, kannst du nicht mehr so viel lügen. Ich lüge genauso weiter. Das interessiert mich, ob du googelt. Ich habe immer recht, fertig. Dann geht's dir wie mir. Ich habe Ich habe den Vorteil, ich brauche kein Recht kriegen. Aber ich habe es immer. Der was? Prahler? Frauenprana. Normal. Soll ich da jetzt was drauf sagen? Ja, ne, wenn wir doch nicht den Mund verbrennen hier. Sein Glaube sei frei und ungenommen. Im Zweifel für die Angeklagte. Amen. Das ist ein Omen. Omen. Omen. Omen. Omen. Omen. Oh, Menstruation oder was? Das nächste ist dann die Meno. Meno. Meno. Frag mich lieber was, ich komme hier wieder in die Abgründe. Das ist ja Tiefschleife. Wen? Om. Om. Om. Omega. Om Gaga. Den Urton. Licht, Light and Sound. Also, obwohl recht, wir haben es. So. Sie scheißt sie doch aus. Jawohl, und zwar nicht die Münzen. Nee, es ist nämlich eine schwarze Traubensorte, so. Die Korinthe. Ne? Sagt Margrethe. Damit bin ich auch, damit sind wir auch gleich welche. Ja, ist wahr. Steht bei Wikipedia, so toll. Ja. Ich kann nicht. Aber es geht ja um den Korinthenkacker. Ja, das steht ja hier unter Korinthenkacker. Der Korinthenkacker. Nicht Münzen am Rand hin oder so ein Scheiß. Ich finde meine Interpretation viel besser. Ich bleibe dabei. Ist doch viel besser. Das ist Kunst. Das ist doch Scheiße. Also das ist im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße, was wir jetzt rausmachen. Ich habe da noch einen Kunstakt rausgemacht. Einen Zirkusakt. Da wollte das Pferd nicht drauf eingehen. Nein, nein, nein, wir kacken nicht auf Ränder von irgendwelchen Münzen. Halt den Rand. Halt den Rand. Du hältst den Rand und wir kacken. Ja, geh nach Südafrika und halt den Rand. Halt den Krüger. Und heirate Krüger. Freddy. Im Krüger Nationalpark. So. Dann haben wir dich hinter uns. Abgeklärt. Der Urton, da sind wir uns eins hier. Da muss er, das ist ja eine Klangexpertin hier. Die hat Klangschalen hinter sich. Auch mit Haar? Die nimmt die, die nimmt die Klangschale und macht eine Korinther rein. Das klingt schön. Bing. Das ist überhaupt gut. Die Kerne macht sie dann. Ganz Kerne. Der Korinthenschnipser. Jetzt sind wir wirklich da gelandet. Tiefer geht's nicht. Tiefer geht's nicht. Schlimmer geht's nicht. Nein, es gibt Korinthermünzen. Ich habe einfach ein Stichwort mehr eingegeben. Sie hat nur Korinthen eingegeben, ich habe Korinthenmünze eingegeben. Das. Ich habe Korinthenkacke eingegeben. Ich habe Korinthenkacke eingegeben und Google sagt, es gab Münzen in Korinth. Ja, das ist auch gar nicht die Frage. Und die Kunst war, auf den Rand zu treffen. Ja, ist aber anders, die Jungs. Und ist auch schlüssiger. Ja, viel. Das kann man auch nur mit Schüsselsalz schaffen. Schüsselsalz. Also ich kacke lieber schwarze Trauben. Mit Schüsselsalz. Ja, dann trifft man besser. So macht man Frauen glücklich. Was war? So macht man Frauen glücklich? Manche. Wenn man muss sich nur zum Nee. Ja. Jetzt kriegen sie schon Ballung hier. Wir sind schon auf dem Weg nach Valhalla. Wir kommen daher. Jetzt sagt sie gleich Menopause. Oder? Nee, das ist schlimmer. Das ist schlimmer. Ja. Wer sich so rot anzieht, der darf. Schüssel sei es. Das war ein Schlüsselerlebnis. Ist doch gar nicht so unlustig in der. Das ist der Schlüssel für alles. In der Nullrunde. Ist das jetzt immer noch so schlimm? Ajo! Ajo! Ajo! Ist der aus der Rheinpfalz? Da jodeln wir mal. Ajo! Jodeln. So, jetzt war das. Jetzt haben wir aber den Korinthen hinter uns hier. Wir haben noch. Oh, wir haben noch Zeit. Noch ein Schüssel. Wir können noch ein paar. Ein Schüsselerlebnis. Jetzt aber. Ja, und jetzt weißt du, warum ich nächstes Jahr mal Motorradunfall. Ich mach jetzt alles raus. Ich muss mir ein Jahr erholen. Ich nenne meinen Key-Faktor. So, nochmal. Noch irgendwas vom Ich Bin? Bin's zufrieden? Es geht auch wieder. Kein Kummer. Geht wieder. Ich hab fast Angst bekommen. Da kriegt man fast Angst. Das ist die Zufriedenheit ist echt, macht einen Angst. Boah. Ich sehe, das geht nicht dahin. Wenn lange nichts passiert, dann könnte man schon. Ist ein Fehler. Da ist man ein gebranntes Kind, oder? Brandmaler. So, gut. Nichts mehr auf den Tischen. Ich fange jetzt mal im Tischen an und gehe dann. Es ist nicht so schlimm. Schlimmer. Es ist viel schlimmer. Das ist jetzt nur der Vorgeschmack. Nah dran, aber noch der Vorgeschmack. Es ist nicht zum Aushalten. Gott sei Dank. Gibt's auch nichts zum Aushalten. Hallo Schwitz, hallo Wallung. Das war jetzt echt gut. Ja, noch was? Da was? Da. Ne? Irgendwas? Wir machen hier nur Witze, weil keiner eine anständige Frage hat. Es ist jetzt Ohnsorgtheater. Heidi Kabel steht drauf. Auf dem Seuchen. Ich finde auch ein Sanssouci-Theater, finde ich eigentlich, hört sich besser an. Ohne Sorgen. Sans Souci. Sorglos. Sans Souci. fragen eigentlich die Franzosen Französinnen? Die fragen Französisch. Das hört sich ganz schlecht an. Und die Blumen. Oh Gott. Das ist das, im Februar gibt es das nächste französische Buch. Das heißt dann C'est la vie. Ach, schön. Schön. Karl, wenn du sagst, wir machen nur Witze, was wäre denn besser? Keine Ahnung. Mir reizt. Aber ich will ja, möchte ja, dass die Leute. Gut unterhalten. Was? Schlechte Unterhaltung möchte ich auch nicht haben. Nee. Manchmal sind die Witze wirklich unter aller Sau. Da bin ich dann doch ein bisschen. Aber ich mag die eigentlich ganz gern. Aber man könnte auch mal gehobene. Also manchmal hebe ich sie auch von unten hoch, zeige sie allen. Nee, Witze finde ich am besten. Sinn? Wenn man sich unterhält. Unterhaltung ist immer genug Sinn. Man ist unterhalten. Es hält einen. Es hält einen. Es hält einen. Unter. Das Wort finde ich super. Unterhaltung. Da hat man grundlose Freude. Das ist Unterhaltung. Man weiß gar nicht warum. Aber man muss es auch gar nicht wissen. Da ist also warum, warum nicht, automatisch. Haben wir gelacht. Finde ich nicht schlecht, ne? Aber es hält auch nicht so viel. Geht auch wieder. Obwohl, wenn ich in meinen Kopf reingucke, das hält schon lange. Muss ich sagen. Ich habe da so ein Virus. Ich muss ja jetzt mal, ich beherrsche mich immer noch hier. Eigentlich. Ist privat ganz anders. Privat bin ich noch viel schlimmer. Habe ich gehört. Keiner unterhält sich mehr mit mir privat. Nachdem sich einer totgelacht hat. Das ist so, also wie, das ist deine Ruhe. Das ist so wie Privatfernsehen. Ja, es ist. Wir sind ja unter uns, ne? Höre ich immer wieder. Lach- und Schießgesellschaft. Nee, ich weiß nicht. Für mich sind Witze eigentlich das Beste. Aber müssen auch nicht neu sein. Ich erzähle jetzt Witze seit Urzeiten. Das Beste für was? Bitte? Für was? Über was? Nee, das Beste für was? Keine Ahnung für was. Man muss ja nicht für was. Das braucht jetzt nicht einen Grund. Für mich ist es einfach witzig. Das nennt man diese göttliche Komödie, die keinen Grund braucht. Weil ohne die ist alles öde. Also aus der Öde kommt eine Komödie. Der Witz ist unendlich. Also der Witz, dass das, was du bist, nach dem sucht, was es ist, ist schon Witz. Das ist der Urwitz. Und nicht drüber zu lachen, das ist schon sehr witzig. Das ist eigentlich das Witzigste, dass ich mich sehe, dass, und dann nicht drüber zu lachen, das ist schon witzig. Man macht sich doch schon zur Witzfigur, ne? Wenn man nach dem sucht, was man ist, was man nie verloren hat. Ist so schon Witz, ne? Könnte das so ehrlich sein, als ob man vergessen hat, dass man ein Mensch ist und immer danach sucht? Ist auch ein Witz. Ja, ist auch ein Witz. Du willst zum wahren Menschen werden. Ja, jetzt von Jesus zum Christ. Du bist ein Update. Ja. Mensch 1,05. Nächstes ist dann 2,0. Android. Der wahre Mensch 4,5. Android. Der ist dann so OS 7,0 oder so. Das wahre Programm. Jetzt das Ultimative. Jetzt immer die Werbung dann. Nie war er so gut wie heute. Nie war der Mensch so menschlich wie heute. Ja, du hast recht, das gibt ja den Hinweis. Du musst ja auch nicht immer sagen, dass du ein Mensch bist, ne? Mhm. Obwohl, wenn du dir das einmal sagst, das ist schon scheiße. Das ist auch, dass ich bin. Du musst nicht ständig wiederholen, dass du bist, um zu sein. Aber, ne? Man kann aber. Ich bin. Macht ja auch Spaß. Die Frage, ich bin, ich meine, du hast vorher auch schon von einem Ich gesprochen. Ja, das ist das Ich. Das eine Ich? Nein, das Gewahrseins-Ich. Das Ich Bin ist ja der Geist. Also es fängt vorne mit Ich Bin Karl an. Und dann verweist du mich Bin, dann fällt Karl weg. Und weil dann keiner mehr zurück kann, nach einer Zeit fällt sogar das M weg. Und dann bleibt nur noch ich übrig. Und das Ich allein kann auch nicht sein, fällt es auch noch. Das ist die Ramana-Technik. Ich allein kann nicht sein, peng, und dann bleibt nichts mehr übrig. Hört sich doch gut an. Ja, und das macht Hoffnung. Da hat man noch was zu tun. Da kann man sich etablieren, nämlich bin, und dann automatisch fällt alles weg. Super. Darum sagen sie, werfen wir für. Ramana sagt ganz was anderes. Ja, er sagt auch manchmal was anderes. Aber wie gesagt, das ist alles im Relativen. Und wenn du das erreichen willst, dann kannst du das. Oder wenn es deine Destiny ist, also deine Bestimmung, wird es passieren. Aber wenn nicht, kannst du tausendmal in Ich Bin verweilen und es passiert gar nichts. Auch sogar das ist nicht bedingt an deine Anstrengung. Damit überhaupt, dass dir einer sagt, dass es so geht, ist schon bestimmt, wenn überhaupt. Weil wenn es wirklich eine Technik gäbe, dann würde ja jeder die anwenden können, sofort. Dann gibst du es einmal aus, dann macht es jeder, verweilt im Ich Bin, nach ein paar Monaten gibt es gar keine Menschheit mehr. Nee, das wäre das Ding, wenn es wirklich funktionieren würde. Wenn es wirklich bedingt wäre an einer Anstrengung, die Technik könnte man austeilen und dann macht 7,3 Milliarden, machen jetzt auf einmal Ich Bin, gibt es keinen Karl, keinen Hugo, keinen Dings mehr und keine Adresse, keiner weiß, wer angeschrieben wurde, keiner reagiert mehr, keiner zahlt Steuern, keiner geht mehr in den Krieg, keiner schießt mehr, auf einmal sind es alle weg. Nur noch Zombies laufen rum, Ich Bin Zombies. Da gucken dich leere Augen an, weil da steckt keiner hinter. Das sind dann erwachte Zombies. Dieses Gazing immer, diese leeren Blicke. Das geht dann ganz schön. Die Frage ist, wollt ihr das? Ma-o-am. Nicht ich, nicht I am, sondern Ma-O-M. Ma-O-M. Kommunismus für alle. Der Einheits-Ich-Bin-Mensch. Weil wenn du ohne Geschichte, du weißt gar nicht mehr, was ein Stuhl ist. Du weißt gar nicht mehr, was ein Finger oder du weißt, was Essen. Das ist nicht lustig. Jeder denkt, das wäre schön, aber... So Baby sein, so in die. Da sitzt da, also da ist einer über dir. Der redet wie die Kinder, hört sich gut an, aber wenn sie dann alle wie die Kinder sind, dann gibt es Hebammel. Nicht mehr Hebammen. meine, macht das noch Spaß? Was würdet ihr sagen? Ist da noch Witz drin? Das ist Vogel Karl dann. Nur noch auf irgendwelche Lichtreflexe. Ja, möchtet ihr so werden? Meditiert nur weiter. Ihr werdet noch sehen, was ihr davon habt. Mit leeren Augen saßen sie da. Keiner fütterte sie. Langsam nahmen sie ab. Weil sie wussten auch nicht mehr, wie der Kühlschrank aufgeht. Geschweige denn, was ein Mund ist. Ja, ich wollte es ja nicht sagen. Ja, es ist echt, ich weiß nicht, was so ein Eckhart Tolle oder so, diese Evolution der Menschheit und dass alle wach wären und das ganze Zeug. Was denken die sich alle? Was ist denn der Eisprung in der Schüssel? Der Eisprung in der Schüssel oder so? Schüsselsprung. Dann hat die Schüssel einen Sprung. Dann springen wir noch die Schüssel. Keiner weiß mehr, was er mit dem Ding da unten anfangen soll. Weil wenn oben nichts reinkommt, kann unten auch nichts mehr rauskommen. Man vertrocknet an der Flasche. Überall stehen die Weinflaschen und man weiß gar nicht, was man Korken, was ist das? Öffner? Baum? Fängt man wieder als Affe an? Ist das Affendasein dann als erste Handlung? Ich hab's in mir. Das ist gute Übung fürs Genick. So. Ah, das nennt man Affen-Yoga. Zurück zum Ursprung. Und dann kommt noch der Storchen-Yoga. Die gespaltene Zunge. Ja, man kann Spaß haben. Ja. Wenn ich nicht Instrumente zu Hause mache, mache ich Tiere. Was war das für Tiere? Natürlich der Elefant. Halt den Rüssel. Oh Gott. Ja. Man kann auch alleine Spaß haben. Aber also wenn ich den Erwachten mache, macht mir am meisten Spaß. Ha ha ha ha! auch gut. Das war der Kundalini-Meister. Wunderbar. Ja, ich muss für das Geld was bieten hier. Ja, es ist so heiteres, was bin ich raten. Gibt es auch ein Buch, wer bin ich und wenn wie viel oder sowas? Der Titel war ganz klar, aber der Buch glaube ich nicht. Ja, genau. Man hätte das Buch leer lassen sollen. Ne? Ja, genau. Das wäre gewesen. Ja, enttäuschend. Ja, nach dem guten Titel. Ja, manchmal ist es wirklich. Die Werbeveranstaltung der Äußerlichkeit ist viel tief, also man könnte aber. Echt? Aber der Titel ist gut. Ja, sage ich ja, aber der Inhalt war dann. Habe ich auch nicht gelesen, habe ich gehört. Ich lese ja nicht. Ich bin ja erwacht. Entschuldigung. Also wenn ich das sage, ist es ein Witz. Das ist auch gewollt. Mich würden Sie eher als Nachtwächter nehmen. Das Leuchten. Leuchtest du auch in der Nacht? Das sind Fragen. Wenn ich Phosphor gegessen habe, ja. Ich kühl für mich jetzt. Das ist ja ein Würmchen. Meinst du das hier? Ja, genau. Ein kühl für mich. Das ist ja ein blutes Würmchen. Welcher Wurm? Ja, das ist jetzt die Veranstaltung zum Samstag oder Wort zum Sonntag. Oder? Ja, noch Fragen zum. Welches Tier hätten Sie denn gerne? Welches Schwein? Welches Tier? Machen wir mal den Sommerfahren. Ich habe es gerade gesehen, da hat einer vorgemacht. The gateway to the Stargate. Da geht's. Stay in the now and the Stargate will open. You will rutsch in. Automatically. Just be quiet. Komm, komm. Oh, Sesam. Da muss man mal zuhören, das ist wie eine Märchenveranstaltung. Herrlich. Wunderbar. Eckhard, toll? Der redet vom Stargate. Wenn du dich dem jetzt still im Jetzt verhältst, öffnet sich das Stargate-Hintel, das Sterntor. Er hat zu viel Starbucks getrunken. Du denkst wirklich, wenn er da mit der Okra bin, du denkst, es ist eine Esoteriker, ich weiß nicht, irgendwo Sterntaler, Märchenveranstaltung. Glaubt er da wirklich dran? Silber? Es scheint so. Ich meine, wenn ich jetzt gutwillig bin, würde ich sagen, er macht eine Show. Aber ich glaube, er meint es ernst. Ich habe den Verdacht, er meint das so. Aber die Strafe ist, er muss mit Ofri. Wow, das ist eine Nummer. Hilfe. Und seine Freundin. Habt ihr die jetzt schon mal gesehen? Eine neue. Nein, die alte Chinesin. Kim Eng. Das ist ein schöner Name, Kim Eng. Ist wahr, das ist nicht. Das ist nicht oh. Und jetzt macht sie die Veranstaltung. Ich kenne sie wirklich schon seit 15 Jahren oder so vom Tio. Also, wenn ich sie sehe, ich breche zusammen. Dann kommt die rein in den Raum und macht solche. Die macht so halb Tai Chi und Qigong und Energie und dann setzt sie immer hin. It's now, isn't it? Wenn du sie muss mal googeln. Kim Eng. Ja. Wunderbar. Diese bis hinter die Ohren gelächelte Land des Lächelns. Und dann. Da ist nichts mehr eng, das ist weit. Das ist weit. Da geht was bei der OP schiefgegangen. Das ist echt furchtbar, wenn du Leute kennst, so lange und mit zu tun hatte. Oder. Früher hat sie mir gesagt, Karl, you are the only one who breaks my mind. Und dann ging sie zu Eckart. Wer weiß, was er ihr gebrochen hat. Ist die Frage. Ja, aber vor ein paar Jahren kam er ja noch halbwegs so, aber es wird immer schlimmer. Irgendwie. Nein, das ist schon vor ein paar Jahren so. Das geht ja schon vor ein paar Jahren. Das ist von Anfang an so gewesen. So, ja. Wen haben wir noch? Wen? Halt du! Arschloch, du! Ich hasse das! Furchtbar! Mit dem gleichen Blitz da! Dass dich der Blitz heute nicht beim Scheißen trifft. Das wünsche ich dir jetzt ernsthaft. Ja, hör mal! Hier noch eine, der trifft sie in der Unterbluse. Was? Tick, tick. Auf einmal leuchtet das Glühwürmchen woanders hier. Unverschämte Frauenseite. Jetzt wisst ihr, warum ich Frauen nicht mag. Die nehmen dich auf und wollen was von dir. Aber Indianer würden sie gleich erschießen. So. Jemand muss erst zur Seite. Kann ich? Also mir ist mein Badewanne gefallen. Was war das lieber? Du, Christian. Bei mir blitzt. Bei mir blitzt. Kann ich jetzt zwei Wasser? Mein Kaffee war das. Eklig! Ja. Jetzt sehen wir es ja auch noch. Kaffeesatz. Kaffeesatz. Ja, schon Papa. Ich spritze mich ja auch nicht voll. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich denke, das ist Weihwasser. Ist ja auch. Weihkaffee. Mir ist der Ton aus. Okay. Ja, kaputt. Alles klar. Dann war es mal wieder. Nett. Lust. Ja. Ich hoffe, ihr habt alles mitgekriegt. Ja.